Einen Schritt weiter. Was kann ich jetzt? Buchstabieren. Произносить по буквам. 1. D A N I E L S C H W A R Z. 2. W O L F G A N G S C H R Ö D E R. 3. M I A B A U M G A R T N E R.